Das Wasser ist schmutzig. Warum fahren trotzdem alle an den Baggersee? Das fragt sich unsere Lieblingsrussin Alia Begisheva, die dort auch etwas über Nudismus gelernt hat. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Das Wort Baggersee hörte ich schon während meines ersten Deutschlandbesuchs. Meine Freundin Katrin aus Freiburg, die ein Jahr davor meine Klasse in Moskau besucht hatte, lud mich ein. Es war Sommer und wir meldeten uns zu einer Fahrradtour an, die gleichzeitig eine politische Aktion war. Zusammen mit hunderten anderer Aktivisten fuhren wir mit Polizeischutz von Freiburg bis nach Magdeburg, übernachteten in Sporthallen und demonstrierten in jeder größeren Stadt für den Umweltschutz. Eine ziemlich ernste Angelegenheit also, aber auf der Route gab es immer wieder etwas, was für Heiterkeit sorgte. Auch den Baggersee. Wo er war, weiß ich nicht mehr. Woran ich mich aber noch genau erinnere? Eine Horde verschwitzter Jugendlicher fiel plötzlich an diesem See ein, zum Entsetzen der Familien und Senioren, die in vollkommener Stille am Ufer lagen. Alle um mich herum rissen sich die Kleider vom Leib und sprangen, ohne eine Sekunde zu zögern, nackt ins Wasser. Am Ufer sitzen blieb eine Ausländerin. Ich. Ich versuchte, meinen Badeanzug aus der Fahrradtasche zu ziehen. Bis dahin hatte ich keine Erfahrungen mit Nacktsein in der Öffentlichkeit gemacht. Was tun? Als ich den Badeanzug endlich anhatte, fühlte ich mich wie eine Nonne in der Disco. Um mich herum planschten und jauchzten alle, der Inbegriff von Jugend, Freiheit und Sommer. Ich überlegte kurz, zog den Badeanzug wieder aus und sprang ins dunkelgrüne Wasser. Baggerseen sind eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Interessant finde ich, dass es in einem so kleinen Land wie Deutschland so viele Baggerseen gibt. Jedes Dorf scheint einen zu haben. Obwohl Baggerseen nicht natürlich, sondern durch den Abbau von Sand und Kies entstehen, es muss in Deutschland einen großen Bedarf an Sand und Kies geben. Die verlassenen Gruben füllen sich dann mit Grundwasser. Auf wundersame Weise kommen Tiere dorthin, Fische und Kröten. Enten und Schwäne entdecken die Seen aus der Luft und werden heimisch. Menschen komischerweise auch. Im Sommer werden die Baggerseen zum zweiten deutschen Wohnzimmer. Nicht nur, weil die Menschen dort zu viele Hüllen fallen lassen. Das Einzige, was oft übrig bleibt, sind Goldkettchen. Die Goldkettchenträger verbringen am Baggersee ganze Tage. Sie essen und trinken dort und hören Musik. Sie bringen ihren Grill, Holzkohle und sogar Möbel mit. Je kleiner der See, desto größer die Steaks. Nachdem sie gut gegessen und lange auf ihren Möbeln gelegen haben, gehen sie ins Wasser. Oft mit einer Luftmatratze, als wären sie am Mittelmeer. Deshalb nennen die Deutschen ihre Baggerseen auch Naherholungsgebiet. Ausländer gehen dort selten hin. Ich erinnere mich gut an meinen zweiten Besuch an einem deutschen See. Ich war in Berlin. Irgendwann fuhr ich mit Freunden an den Mögelsee im Osten der Stadt. Es war ein schöner Sommertag. Freunde der Freunde kamen zu uns, auch eine Koreanerin, die in Deutschland aufgewachsen war. Sie musste früher als der Rest von uns wieder zurück in die Stadt und bat meinen Kollegen, mit ihr gemeinsam zur nächsten S-Bahn-Station zu gehen, aus Angst vor Neonazis. Auch wenn es für die Angst natürlich nur an wenigen Orten einen Grund gibt, das hat mich nicht weniger schockiert als das Nacktbaden. Man lernt einfach viel an deutschen Badeseen.